Hörtext 4. Hi Dirk, Entschuldigung für die Verspätung. Hi Nikolas, kein Problem. Ich hatte sowieso etwas zu tun. Was machst du denn da? Du lernst für den Mathe-Test? Ich dachte, du schmückst schon den Raum für die Party. Nein, Party. Erstmal Mathe-Stress. Ich habe keine Ahnung von Mathe. So ein Mist. Ich denke, ich fange damit erst am Wochenende an. Meine Familie ist weg. Dann kann ich in aller Ruhe lernen. Naja, und ich habe auch noch Familienstress. Meine Oma hat am Samstag ihren 80. Geburtstag. Omas Geburtstag ist immerhin besser als Mathe. Aber egal. So, was müssen wir jetzt alles besprechen? Alles. Ich schlage vor, dass wir erstmal sammeln. Gut. Gibst du mir bitte ein Blatt? Ich schreibe alles auf. Okay, also. Wir brauchen Musik, Essen, Getränke, einen Raum. Plakate, Einladungen. Ich denke, Einladungen sind nicht nötig. Wir machen ein Plakat, am besten recht bunt. Und das muss genug sein, oder? Ja, das stimmt. Noch etwas? Keine Ahnung. Ich denke, das ist alles. Gut. Essen und Getränke. Weißt du, wie viele kommen? Das ist eine gute Frage. Wir sind ja 23 Personen in der Klasse. Einige sind im Skiurlaub. Genau. Lina, Flo, Janni, Bastian, Steffi und wer noch? Noch jemand. Ja, Andrea. Also 6 Leute sind gar nicht da. Dann kommen circa 17 Personen. Und vielleicht Frau König, also 18. Wie machen wir das mit dem Essen und den Getränken? Was meinst du?